Herzlich willkommen zu Ausgabe 30 von Wir hören Stimmen. Mein Name ist Lars und ich habe heute einen Podcast für euch, der die Zettelwirtschaft heißt. Wenn ich euch jetzt das Thema dieses Podcasts verrate, dann lauft bitte nicht gleich weg. Es hört sich langweiliger an, als es dann am Ende wahrscheinlich ist. Und zwar geht es in der Zettelwirtschaft um Kalender. Und zwar gibt es seltsame Feier- und Gedenktage. Und die Zettelwirtschaft hangelt sich immer an dem Kalender eines Monats entlang und schaut sich an, was für Feiertage und was für Gedenktage es in diesem Monat so gibt. Richtig, genau. Der 10. Januar, nämlich, ist der Tag der Blockflöte. Wusstest du eigentlich schon, dass es eine Online-Radiostation gibt, die nur Blockflötenmusik spielt? Ja, in der Tat. Recorderradio.com. Hast du da mal reingehört? Ja, aber das Erste, was ich gehört habe, war das Spinning Wheel von Blood, Sweat and Tears, wo ich mich dann persönlich gefragt habe, was macht das jetzt unter Blockflötenmusik? Weil ich habe da kein einziges Blockflöten-Solo, nicht mal irgendwie ein Tönchen Blockflöte rausgehört. Aber nachdem es ja so viele verschiedene Arten und Stimmungen von Blockflöten gibt, war das vielleicht eine von mir aus Alt-Blockflöte. Getarnt als E-Gitarre. Die mir, muss noch nicht mal getarnt sein, aber die mir vielleicht, bei Blockflöte hat man ja immer dieses ganz schrille Pfeifen von vierjährigen Kindern, die auf einem Holzblasinstrument mit Löchern bluten im Kopf. Und vielleicht war es in der Tat, haben die eine Altblockflöte oder sowas anstatt der normalen Sopranblockflöte und die hört sich vielleicht ganz anders an. Der Podcast wird produziert von Wastel und Jens und die beiden recherchieren immer sehr, sehr genau die einzelnen Themen. Beispielsweise hier zum Weltnichtstag. Komm, kleines Filmrätsel. Kleines Filmrätsel. Kleines Filmrätsel. In welchem Film kommen die Nihilisten vor, den du gesehen hast, den ich gesehen habe, den wir alle schon bestimmt mindestens 10-mal gesehen haben? Nihilisten? Keine Ahnung. The Big Lebowski. Da sind die Nihilisten mit dem Frettchen unterwegs. Einer meiner absoluten. Stimmt, die Deutschen, gell? Ja, das sind ja immer Deutsche, ja? Ja. Muss ja so sein. Aber einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Der ist auch genial. Ganz grandios. Aber ein anderer Film, in dem meines Erachtens und vor allem halt im Buch auch, aber ich meine, dass zum Beispiel in der unendlichen Geschichte, dass da auch die quasi die Welt, in die Bastian Balthasar Buchs hinkommt, dass die auch vom Nichts bedroht ist. Und da ist das Nichts natürlich quasi die symbolhaft für den Verlust der Fantasie durch die Erwachsenenwelt im Speziellen und die Gesamtwelt im Allgemeinen. Aber da wird auch das Nichts meines Erachtens thematisiert. Bei Momo stehlen die Männer die Zeit, aber bei in der unendlichen Geschichte schreit doch das Nichts, glaube ich, voran und frisst quasi. Ja, ich habe die gerade verwechselt, ja, genau. Mhm. Stimmt. Und so entsteht dann anhand des Kalenders, anhand dieser teilweise doch sehr skurrilen Feiertage, eine Art Wissenssammlung, eine schön recherchierte schön recherchierte Folgen kommen da am Ende bei raus. Das sind oft so 2-Stunden-Klopper. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Arbeit diese Recherche ausmacht, die man da im Vorhinein investieren muss. Und deswegen möchte ich diesen Podcast hier unbedingt weiterempfehlen, damit die beiden nicht einfach aufhören, weil sie zum Beispiel keine Hörer haben. Und deswegen möchte ich die Zettelwirtschaft empfehlen. Ich mag dieses lockere Potpourri aus verschiedenen Themen, die die beiden da zusammenbauen. Zum Beispiel zum Thema Aberglauben, zum Thema altes Zeug, zum Thema männliche Körperpflege. Sie sprechen über Asterix, sie sprechen über die Blockflöte, sie sprechen über Sport. All das findet man sehr, sehr gebündelt Aber trotzdem, wie gesagt, ein so eine Folge hat auch gerne mal 2 Stunden Laufzeit. Und das finde ich einfach beachtlich, dass die beiden sich da so viel Mühe geben, so viele Informationen zusammentragen und das dann auch noch ja, relativ locker präsentieren. Es sind keine Vorträge, die die beiden halten, sondern es sind lockere Unterhaltungen. Und ja, da kommt am Ende wirklich ein sehr, sehr schönes Ergebnis bei raus, finde ich. Das ist, mittlerweile freue ich mich da jeden Monat drauf, dass das erscheint. Sie haben im Augenblick 3 Folgen rausgebracht und ja, ich freue mich da wirklich darauf, dass da noch mehr kommt. Was ich sehr interessant gefunden habe, ist, ich habe mich noch kurz über den Karneval in Rio informiert. Der Karneval in Rio, ich habe ja davor auch immer gedacht, ja, Faschingsumzug, fertig. Aber denkst du, so einfach ist das nicht. Der Karneval in Rio, der wird von den Samba-Schulen vor Ort organisiert und findet an 2 Tagen statt, am Karnevalssonntag und Karnevalsmontag. Und an jedem dieser Tage treten jeweils 6 Samba-Schulen auf. Ja. Und diese 6 Samba-Schulen hat, jede von diesen Samba-Schulen hat exakt 120 Minuten Zeit, sich zu präsentieren. Nicht mehr und nicht weniger. Wenn du mehr oder weniger hast, kriegst du Punktabzug. Das Ganze wird bewertet. Der Auftritt wird bewertet. So, und jetzt hat jede diese Samba-Schule besteht aus circa 3.000 bis 5.000 Teilnehmern. Ja. Jede einzelne Schule. Ja. Das heißt, diese 3.000 bis 5.000 Teilnehmer machen da in 2 Stunden Halligalli, aufgeteilt in bis zu 40 Gruppen mit jeweils 5 bis 8 Festumzugswagen. Mhm. So weit, so gut. Und die fangen um 9 Uhr abends an und das geht dann 12 Stunden oder was lang, weil jede Gruppe da quasi 2 Stunden Zeit hat. Das heißt, es geht auch bis 9 Uhr morgens. Und die Leute, die in diesen Samba-Schulen da drin sind, also es gibt auch wirklich Ligen, 4 unterschiedliche Ligen, wo du dann der Beste rutscht in die nächste Liga, der Schlechteste rutscht wieder eine runter. Ah, okay. Und dann ganz oben. Und dann gibt es dann sozusagen den Samba-Schulen-Champion. Genau. Über der ersten Liga gibt es dann noch die Grupo Especial. Und da kannst du dann der alleroberste Gewinner irgendwie werden. Okay. Das ist alles irgendwie total abgefahren. Und die Leute, die sparen sich das Kostüm das ganze Jahr über echt vom Mund ab, damit die da irgendwie teilnehmen können. Ja. Das ist ganz wild. Wer sollte also diesen Podcast hören? Die Zettelwirtschaft ist etwas für Leute, die, man könnte sagen, die sogenanntes unnützes Wissen mögen. Das ist, ich mag den Begriff nicht besonders gerne, weil unnützes Wissen gibt es ja eigentlich nicht. Und vieles von dem, was man heute so in der Schule lernt, ist am Ende wahrscheinlich auch ziemlich unnütz. Aber ja, diese Anekdoten, die die beiden erzählen, dieses Detailwissen über Dinge, die man eigentlich nicht so beachtet, finde ich immer interessant, solche kleinen Sachen zu erfahren. Und für alle, die das auch mögen, ist dieser Podcast genau das Richtige, weil man in 2 Stunden eben sehr, sehr viele Themen, sehr, sehr viele Details präsentiert bekommt. Wer allerdings nicht mit gelegentlichen Abschweifungen, mit manchmal ausufernden Detailbeschreibungen klarkommt, der oder die wird wahrscheinlich nicht so viel Freude an dem Podcast finden. Aber wie gesagt, also wer dieses unnütze Wissen mag, für den ist dieser Podcast genau das Richtige. Das war's dann auch wieder von mir. Wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut.